Deutschlandfunk. Nachtradio. Herzlich willkommen bei einer neuen Soundcheck-Folge. Heute Nacht mit knapp 2 Stunden Musik von der kalifornischen Band Spirit. Am Mikrofon ist Michael Frank. Die kalifornische Band Spirit mit einer ihrer originellen Mixturen aus Rock und Jazz. New Dope in Town heißt die Nummer, was man übersetzen könnte mit neuer Stoff in der Stadt. Der Refrain des Songs präsentiert recht einfache Wahrheiten mit einem hohen Aktualitätsgrad. Too much business is wrong for you, baby. There's too many deals in our day. Zu viel Geschäftemacherei tut dir nicht gut, Baby. Wir machen jeden Tag einfach zu viele Deals. Der Song mit dem unerwarteten und wunderbaren Klaviersolo von John Locke heißt New Dope in Town und ist eine Komposition von allen 5 Bandmitgliedern und erschien 1969 auf der 3. LP von Spirit. Sie heißt Clear. Die Band existierte in verschiedenen Besetzungen zwischen 1967 und 1996. Die Auflösung des ursprünglichen Quintetts 1971 war nicht das endgültige Aus für die Band. Gitarrist Randy California und Drummer Ed Cassidy hielten den Geist mit wechselnden Musikern, meistens in Trio-Besetzung, weiter lebendig. Teil der Bandphilosophie war von Anfang an, Einflüsse aus allerlei verschiedenen Musikstilen zuzulassen. Neben Jazz, Blues und Rock hört man zuweilen auch impressionistische Orchesterklänge, Balladen mit mehrstimmigem Gesang und Folk- und Country-Klänge auf Spirit-Platten. Hier ist ein Outtake aus den Sessions zum 2. Spirit-Album The Family That Plays Together von 1968. But we have a brand new live album out, which was recorded over in London, England, March of this year. It's got a real strange name, Live Spirit. And here's one of the songs off this album. When I first wrote this song, the magical date was 14 years away, and now it's only 5 years. 1, 2, 1, 2, 3, 4! Friend, he sees you every night. Well, he calls himself Big Brother, but you know. rights. Hopes, where will you be when your freedom's dead? Just 5 years from tonight. Those pexy plastic copters are your special friends. They see you every night. Well, they call themselves protection, but you know it's no game. Ende der 70er Jahre in Trio-Besetzung. Larry Knight ist der Bassist, Ed Cassidy der Drummer und Randy California der Sänger und Gitarrist. 1984 heißt der Song. Zwei weitere Facetten der kalifornischen Band Spirit leuchteten in den letzten Minuten auf. 1984 ist ein Song mit zivilisationskritischem Text und einem prima Rockriff als Basis, und davor gab es ein Stück ganz ohne Gesang, dafür mit Querflöte und einem ganzen Streichorchester. Das Instrumental heißt Fog, zu Deutsch Nebel. Das vermutliche Stück Programmmusik wurde bei den Sessions zur zweiten Spirit LP 1968 eingespielt und erschien damals aber nicht. Erst 1991 tauchte es als einer von 7 bis dato unveröffentlichten Tracks auf einer Spirit-Kompilation von Columbia Sony auf. Circle heißt die Doppel-CD. Die Columbia Sony-Auflage der Kompilation Circle ist zwar vergriffen, unlängst ist sie aber neu lizenziert, wieder veröffentlicht worden vom deutschen Label SPV. Nach dem Instrumental Fog gab es eben 1984, einen Song, der ursprünglich 1969 komponiert wurde, von Randy California. Der damals 18-jährige Gitarrist hatte gerade George Orwells Zukunftsvision 1984 gelesen und sah wohl Parallelen in der Realität von Los Angeles, der Heimatstadt von Spirit. Dort war damals eine Menge von den Helikoptern die Rede, die die Polizei neuerdings einsetzte. Das Motto der LA-Polizei ist »To protect and serve«, also etwa »schützen und dienen«. In dem Song 1984 wird daraus »They call themselves protection, but you know it's no game, you're never out of their sight«. Randy California erzählte später des Öfteren, viele der damals noch einflussreichen Mittelwellensender in den USA hätten diese Single von Spirit boykottiert. Tatsächlich, so heißt es im Booklet der Circle-Kompilation, stieg 1984 schnell bis auf Platz 69 der nationalen Charts und verschwand dann plötzlich wieder. Veröffentlicht wurde die Spirit-Single 1984 im Dezember 1969. Kurze Zeit später konnten enthusiastische und beeindruckbare Teenager, wie ich damals einer war, die Band auch auf deutschen Fernsehschirmen erleben. Spirit trat in einer Beat Club-Folge auf und spielte 1984 live. Wer dieses und andere musikalische Aha-Erlebnisse aus dem Beat Club nacherleben möchte, kann dies mittlerweile tun, wenn er bereit ist, eine nicht unerhebliche Summe in die DVD-Editionen aller fast kompletten, ungeschnittenen Beat Club-Sendungen zu investieren. Zurück zur Vielfalt der Band Spirit. Thank you. When I recall my past life, I think of things that I should be remembering for this life, along with this burning love inside of me. I must call upon my experience. It would be a crime if I should lose my way and get hung up on a cross this time. So please guide me. Thank you. is for the people outside who can't get in. Darling, if you would love me, and if you know how I feel, then you'd do anything for me, woman, to help me understand and help me live again. Darling, it would never ever be the same without you. Now that you know how I feel, and you know that what you see is real, and you do anything for me, woman, to help me understand, help me live again. Kalifornische Band Spirit geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das waren gerade Aufnahmen aus den 70er Jahren. Die Jazz-beeinflusste Nummer zu Beginn dieser Trilogie wurde in Cleveland am 18. November 1974 mitgeschnitten. Guide Me heißt der Song. Das Hybrid aus Country- und Rock-Song danach heißt Joker on the Run und wurde bei einem Auftritt in Austin, Texas aufgenommen am 19. Juni 1975. Beide Nummern wurden 2007 auf einer der zahlreichen Spirit-Kompilationen von Mick Skidmore beim englischen Acadia-Label veröffentlicht. Spirit of Salvation heißt diese Dreier-CD-Box mit bis dato unveröffentlichtem Material. Letztes Jahr erschien dann auch noch eine Dreier-Box mit raren Studio- und Live-Aufnahmen der Spirit-Version vom Ende der 70er Jahre. Rock'n'Roll Planet heißt die Box. Zu hören war daraus die wunderschöne Ballade Darling If, eine Komposition von Randy California, ursprünglich erschienen auf der zweiten Spirit LP The Family That Plays Together, anno 1968. Als die Band 1967 in Los Angeles gegründet wurde, hieß sie noch Spirits Rebellious, nach einem Buch von Khalil Gibran aus dem Jahr 1948. Der Gitarrist der Band, Randy California, war 1967 16 Jahre alt. Mit 14 hat er mit Freunden eine Art Folk-Rock-Band gegründet, die Red Roosters. Und als er 15 war, lebte er mit seiner Familie gerade in New York. In einem Gitarrenladen traf er einen ihm bis dato nicht bekannten jungen Musiker. Und nachdem dieser eine Weile dem Gitarrenspiel des Jungen zugehört hatte, lud er ihn ein, abends in den Club zu kommen und mit seiner Band zusammenzuspielen. Und das tat Randy California auch circa 3 Monate lang, im Sommer 1967. Jimmy James nannte sich der Musiker, wenig später bekannt geworden unter dem Namen Jimi Hendrix. Randy Californias Stiefvater ist der Drummer von Spirit, Ed Cassidy. Er war bei der Gründung der Band 44 Jahre alt, Keyboarder John Locke war 24, der Sänger und Perkussionist Jay Ferguson hatte etwas klassische Klavierausbildung genossen und schrieb schon eigene Songs. 1967 war er gerade mal 20 Jahre alt und Bassist Mark Andes war 19. Ferguson und Andes sind die Komponisten des nächsten Spirit-Songs. Das wunderbare Orchesterarrangement ist wie bei allen frühen Spirit-Songs von Marty Page. Mechanical World. Oh, Das waren zwei Songs, die erstmalig auf der Debüt-LP von Spirit 1968 zu hören waren. Mechanical World und Fresh Garbage. Fresh Garbage ist einer der ersten Rocksongs, der Kritik an der Umweltverschmutzung formuliert. Teile von Fresh Garbage dürften auch einer jüngeren Generation von Musikfans bekannt sein, wenn auch vielleicht ohne zu wissen, dass die Band Spirit dahinter steckt. In einem von William Orbit produzierten Song der Sängerin Pink tauchten vor ein paar Jahren einige Passagen aus der Studioversion von Fresh Garbage auf. Zu hören war eben natürlich nicht die Studioversion, sondern eine seltene Live-Version von Fresh Garbage, eingespielt von der originalen Quintettbesetzung von Spirit, und diese Version wurde 1970 in Boston aufgenommen. 1974 war die Band schon längst zum Trio geschrumpft. Der Bassist Mark Andes war nach seinem Ausflug in kommerziellere Rockgefilde mit der Band Jojo Gunn wieder an Bord. Ed Cassidy spielte weiterhin unnachahmlich Schlagzeug und Randy California war noch immer ein vielfältig begabter und blutjunger Gitarrist, Sänger und Komponist. 23 Jahre alt war er, als die nächsten beiden Nummern aufgenommen wurden, in Denver und Cleveland Ende 1974. You just don't see why your love and affection bothers me, 'cause I've been caught so many times. Why was like you who thought they were mine? It's the same old thing, it's the same old thing, it's the same old thing, it's the same old thing, just the same old thing. Sometimes I think, but I just don't know if I've got the time for my love to grow. 'Cause I've been stopped so many times. So when I thought the world was mine, it's the same old thing, it's the same old thing, it's the same old thing, it's the same old thing, it's just the same old thing. You look, but you just don't see why your love and affection bothers me. Sometimes you look, but you just don't see why your love and affection bothers me. 'Cause I've been caught so many times by ones like you, thought they were mine. It's the same old thing, it's the same old thing, it's the same old thing. But wait a minute, I think I see a new thing knocking on my door. I think I'll go check it out. Looks like a new thing to me. I think I see a new thing, baby. We're all gonna try for a new thing. We're tired of the same old thing. We're tired. Thank you. But sometime soon your answer will be gone. It's time we stop. Goals in my life have changed. Now that I know I am deranged, but throughout this love still remains, and the only constant I know. You people are all too stoned. Find the little girl you left behind. Don't you know that she's still smiling? You went out to the world. What you did, girl, you're smart, turned into a friend. You started feeling down, cause you were just a victim of society. But now you know how to set yourself free. You know the victory. You're not a victim anymore. I showed you how to. Die kalifornische Band Spirit geht's heute Nacht in dieser Soundcheck-Folge vom Deutschlandfunk. Das waren gerade zwei Live-Tracks aus einer Dreier-CD-Box, die die Musik der Band Spirit Mitte der 70er Jahre dokumentiert. Ein Medley aus Same Old Thing und Orange hier war zu hören und Victim of Society. Spirit of Salvation heißt die neue Sammlung. Die erste Soundcheck-Stunde mit Musik von Spirit ist fast zu Ende. Nach den Deutschlandfunk-Nachrichten gibt's gleich noch eine zweite Stunde mit raren Studio- und Live-Aufnahmen der Band. Bis zu den Nachrichten, aber erstmal noch einen Track von Mitte der 70er Jahre, wieder von der Dreierbox Spirit of Salvation. Sunrise heißt der Song. One, two, three, four.